Kundgabe 951. Empfangen durch Bertha Dudde am 6. und 7.6.1939. Das Leben ein Kampf. Vaterworte. Zweifel. Um die Verbindung ständig zu finden mit dem göttlichen Herrn und Heiland, genügt ein in sich versenken unter Anrufung seines Namens. Und es wird jeglicher andere Gedanke aus dem Herzen schwinden. Den Weg zum ewigen Leben zu wandeln, erfordert wohl Selbstüberwindung und daher auch große Liebe zum Herrn. Das Leben ist ein Kampf, und wer stark ist, wird aus diesem Kampf als Sieger hervorgehen. Jedoch kann keiner dies aus eigener Kraft. Er muss die Hilfe Gottes unausgesetzt erflehen. Er muss ein ständiges Verlangen haben nach der Gnade von oben. Doch dann wird er allen Anfechtungen widerstehen können und stark und unbesiegbar sein. Die geistige Wand, die ihr euch selbst aufrichtet durch zu schwachen Glauben, ist ein schwer zu überwindendes Hindernis. Jeder Zweifel türmt sich von neuem auf und das Licht kann schwer durch diese selbst errichtete Mauer dringen. Es müssen die Steine unermüdlich abgetragen werden, auf dass das Hindernis beseitigt werde. Und dies geschieht nur durch inniges Gebet zum himmlischen Vater. Denn das Gebet beweist den Glauben und muss nun dem Zweifel oder schwachen Glauben entgegengesetzt werden. Nur so vermag der Mensch, sich so zu stärken, dass es ihm ein leichtes ist, das Hindernis zu beseitigen. Nur der Wille darf nicht nachlassen. Und die Verbindung zum Vater muss hergestellt bleiben. Und so sendet der Vater dir heut zur Kräftigung deines Glaubens sein Wort. Selig, die nach mir verlangen. Die Stunde wird kommen, wo meine Nähe ihnen Klarheit bringen wird. Das lebendige Wort zu hören lässt alle Zweifel verstummen. Und in der Nacht des Unglaubens leuchtet stets ein Stern, der Hinweise zum Licht. Drum fasse, was ich dir sage. Ich begehre dich, denn du warst von Ewigkeit mein. Ich entsende dir meine Boten, um dich heimzuholen ins Vaterhaus. Und ich gebe dir Speise und Trank, auf dass der Weg dir nicht zu beschwerlich werde. Und meine Liebe ist dir ständig Geleit. Drum wandle unbeirrt weiter auf dem Pfad, der mir entgegenführt. Ich erwarte dich und stehe dir bei in allen Nöten. Doch du darfst nimmermehr zurückschauen oder wankelmütig werden. Nur immer vorwärts soll dein Blick gerichtet sein, dem Licht entgegen. Und wenn deine Seele geblendet ist und dir der Weg dunkel erscheint, dann strecke nur die Hände verlangend aus, auf dass ich sie erfasse und dich durch das Dunkel hindurchgeleite, wieder auf sonnigen Weg, der immer nur zu mir führt. Siehe, ich stehe am Ende des Weges. Hast du diesen zurückgelegt aus eigenem Antrieb, dass du mir nahe bist, dann hast du überwunden. Doch die Wolken, die deinen Weg noch zuweilen umschatten, bildest du dir selbst. Du siehst mich nicht hinter jenen Wolken, die ja nur die zweifelnden Gedanken in deinem Herzen sind. Verjage sie, denn sie müssen gehorchen deinem Willen. Und strahlende Helligkeit wird wieder dir leuchten und dich zu mir hinanführen. Und gedenke meiner immerwährenden Fürsorge um meine Kinder. Ich lasse keines in der Not der Seele und weiß doch um ihre Sorgen jederzeit. Darum bange dich nicht und suche mich, und ich will mich finden lassen von dir. Amen.